Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Behutsam fangen wir es an, das neue Jahr. Wir erinnern unsere Sprache und lauschen dem Liquid Penguin Ensemble bei der Entdeckung ungewöhnlicher Möglichkeiten, sie einzusetzen. Das Hörspiel Ickelsamers Alphabet, eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Kultur, war Hörspiel des Monats im November 2014. Und wie wir heute erfahren haben, hat die Jury der Akademie der Darstellenden Künste diese Produktion zum Hörspiel des Jahres 2014 gewählt. Ende Februar wird bei einem Festakt im Frankfurter Literaturhaus der Preis verliehen. Überzeugen Sie sich in der kommenden knappen Sendestunde selbst davon, dass dieser Preis verdient ist. Ja, ich muss alle die hier im Kopf aus dem 16. Jahrhundert. Da ein paar Belg unter einem Buchstabenbaum geht, um das Lesen beibringen. Mein Kopf stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert. Die Äpfel im Paradies hängen dort Buchstaben an den Als man die Kinder unter dem Buchstabenbaum das Lesen lehrte. Die Schüler hocken drunter, sperren Schnäbel auf. Wie Früchte hingen die Buchstaben am Baum der Erkenntnis. Die Schüler saßen darunter mit aufgesperrten Schnäbeln. Hier hat das Erbe eine R drauf. Und in den meinen fiel als runde, reife Frucht das rollende R. Ich schnappte zu. Ickelsamers Alphabet. A, B, C, D, Diktionarium F, G, der zierlichen Wörter. I, J, K, wiederentdeckt und M, ergänzt N, von Katharina o, Bieler P, und Q, Stefan Scheib. Auf der Zunge rundgerollter ehriger Wohllaut, lustvolle Ertüchtigung des maßgeblichen Muskels meines Mundgerüstes, Markenzeichen meines mittelalemannischen Mutterdialekts. Fendrik Drickne, der Draufkäner, ein sprechtechnisches Kabinettstückchen außerdem, das mir, der stolzen Allgäuerin, in der schwäbischen Diaspora, in der ich aufwuchs, so schnell keine Spielkameradin nachmachte. Ein rollendes R sprechen zu können, unterschied mich von den anderen. Es zeichnete mich aus, sogar vor Ludwig XIV. Das versicherte mir meine französische Großcousine Eleonore. Il était une fois un roi. Pourvu d'un ridicule petit défaut de prononciation de la lettre R. Der Sonnenkönig habe nämlich an einem Sprachfehler gelitten. Er habe das R nicht mit der Zunge zu rollen gewusst, wie es seinerzeit allgemein üblich gewesen sei, sondern habe es nur als Rachen-R beherrscht. Also habe er kurzerhand auch seinen Untertanen strikt verboten, das R anders auszusprechen als er. D'autre manière que lui, roi soleil régnant sur le grand jardin de France. Diese Mode hätte sich daraufhin in halb Europa durchgesetzt, insbesondere im Deutschen. Bis heute hielten sich fast alle an seinen Erlass. Le roi soleil régnait avec un mauvais air. Und so ist mein rollendes R das Wurmloch, das mich mit der vorsonnenköniglichen Zeit der Renaissance verbindet. Als es im Französischen wie im Deutschen noch allgemeine Regel war, das R zwischen Zungenspitze und Zahndamm hervorschnurren zu lassen. Das R ist der Hundsbuchstab. Man hat zornig die Zähne blickt und närret, so die Zung kraus zittert. Rund zwei Dutzend Äste für rund zwei Dutzend Lautzeichen streckte der deutsche Buchstabenbaum zur Zeit der Renaissance in den humanistischen Himmel. Der Lehrer unterm Buchstabenbaum war Valentinus Ickelsamer. Er ist der Verfasser der ersten deutschen Leselehre und Grammatika von 1537. Sie enthält das bemerkenswerte Kapitel von Subtiligkeit der Buchstaben. Und wie man's mit den natürlichen Organis und Gerüst im Mund machet. Eine Subtile Kunst sei es, die Buchstaben recht zu nennen, doch auch eine subtile Lust liege darin. Ach. Und ein Vergnügen für Stimmbänder und Mandibeln dürften sie surren und klappern, summen und lispeln wie ein Windspiel, von unseres Atems Hauch angeregt. Ach, ach. Das CH brauchen die Deutschen ungefähr für ein grobes G, wissen aber und merken nicht, was der Wind H hier für ein Zierde gibt. Ach, ach. Chameleon. Ickel Sammer war Student in Erfurt an der Gera. Aus theologischer Neigung folgte er Luther nach Wittenberg, hatte aber auch Sympathien für den Bilderstürmer Bodenstein, verschmähte wie er alle teure Bilderpracht und gründete sein Leben schließlich auf den ersten Satz des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und schürfte dessen Fundamente. Im Anfang war der Buchstabe. Es ist so künstlich Ding, dass gleich etliche tiefe Geheimnis allein unter den Buchstaben verborgen liegen. Ganz Humanist bestand er darauf, dass es jedem möglich sei, von ihm selbst das Lesen zu lernen. Und zwar, weil ein jeder von ihm selbst die Buchstaben erkennen könne. Das Werkzeug dazu ist uns angeboren. Es ist der eigene Mund. So er das Wort selbst in seinen Mund nimmt und merkt ihm nennen auf die veränderte Teil des Worts. Und wie viel nun das Wort der veränderten Teil, Stimm oder Laut hat, so viel hat es Buchstaben. So könne und solle ein jeder seine Anlagen ausbilden und das, was den Menschen auszeichne, dass er Sprache hat, zur Blüte bringen. Die Lautbuchstaben. Das A wird allein mit dem Atem durch den Rachen und mit weit offenem Mund ausgesprochen. Dieser Laut ist im Anfang des Wortes Axt. Ja, es ist auch der Laut, den die Axt im Hauen gibt. Sonderlich im Walde, da es ein Widerhall gibt. Das E, auch mit dem Atem und niedergedruckter Zungen. Diesen Laut geben die Geiß und Schaf in ihrem Geschrei. Also auch das I. Allein mit engerer Beschließung der Zähne, die sich genauer berieren, und ist fast der Laut des Kirzens der Säu, wenn man's sticht oder würget. Das U ist ein Laut gemacht mit spitzigen Lefzen und zusammengezogenem Mund. Das Ü lautet mit zusammengezogeneren und engeren Lefzen, dann das Gemeinlateinisch-U. Etlich nennen's das Frankreichisch-Ü, als es lautet in diesen Wörtern fünf, gütlich, hübsch. Im Verlaufe dieses Kapitels bevölkert Ickel Sammer meinen Kopf mit Geißen, Schafen, Schweinen, Gänsen, Tauben, Nattern, Kühen, Bären, Bienen und einem Hund. Inmitten des Getöns sitzt der Grammatiker selbst und wimmert wie eine Eule. Im Abschnitt über den Vokal O. Mit dem Atem eines runden, geschäubelten Munds. Weint er seinen eigenen schönen Namen, Valentinus Ickel Sammer. Denn obwohl der zwar mehr als die Hälfte der Buchstaben des Alphabets in seinen Reihen verzeichne, nämlich 14 verschiedene, könne er doch die Vokale nicht sämtlich bei sich versammeln. Er zwar A, E, I und U besitze, aber den einen von den Umlauten Ä, Ö, Ü ganz zu schweigen, doch schmerzlich vermissen müsse. Das O ist der Starklaut, der die Pferd stillstehen macht. Und seind dieses die Lautbuchstaben. P, Q, R, S, T, U. Das Frankreichisch U, als es lautet in diesen Wörtern, unique, Utopie, Uniform. Ja, das Frankreichisch Ü hat eigentlich nicht viel. Das Frankreichisch Ü ist auch einer der auffälligsten Laute meines Mutterdialekts. Sie sagt Sür. Es kommt gleich nach dem R. Krüll. Sauer. Sür. Kraut. Ein Hof kommt. Ein Hüft. Laut. Lüt. Sau. Sür. Hinauf. Ür. Cupid. Stupid. Bucolik. Auch das verneinende Präfix Un ist bei uns ein Ü. Absurd. Unmöglich, ümigle. Unbequem, ükomod. Ungezogen, üdresse. Ja, Bila? Ja, Butzele, grüß dich Gott. Ja, hoi Papa, grüß dich Gott. Was geht das Neues? Ja. Hast du wieder ein paar Wörter für mich? Ja, ja, ich habe ein paar Wörter. Jetzt warte mal. Soll ich schon sagen? Ja. Üdresse. Wie heißt das? Üdresse. Aha, das kenne ich ja jetzt erst. Hast du nie gehört? Ja, das ist also... Üdresse. Kommod, also aufdringlich und gesässig und nervig. Von Zeit zu Zeit rufen meine Eltern an, um mir Listen von Allgäuer Wörtern durchzugeben, die sie zuvor gesammelt haben. Solche Wörter, bei denen sie sich darum sorgen, ob ich sie überhaupt noch kenne, nachdem ich doch nun schon so lange fern der sprachlichen Heimat und an der französischen Grenze lebe. Und ich weiß keinen besseren Rat darin zu geben, dann dass man in allen Wörtern der Ohrenrat hab, wie es eigentlich kling. So wird man nicht viel unnützer oder unrechter Buchstaben setzen. A, B, C, D, E, accent aigu, éléphant, éclatant, Éléonore. C'est moi. Von einer solchen unmittelbar körperlichen oral-haptischen Buchstabenerkenntnis, wie sie im Deutschen möglich ist, darf das Französische nur träumen. O T se prononce O. A U X c'est toujours O. Verließe man sich in dieser Sprache auf das Gehör und den Tastsinn seines Mundgerüstes, wäre man auf dem Gebiet der Rechtschreibung verloren. A U D. Allein der Laut O kann im modernen Französisch auf rund ein Dutzend verschiedene Arten verschriftet werden, unter Verwendung von 1 bis 5 verschiedenen Buchstaben. A, T, c'est toujours O. A, U, L, T, O. Man hat es im Laufe der Jahrhunderte peu à peu und nonchalant vernachlässigt, sie einzeln und der Reihe nach auszusprechen. Tu sais, à l'époque en France, il y avait aussi un grammairien. Le premier grammairien français, d'ailleurs, c'est Louis Maigret. Il était, on peut dire, oui, le frère en esprit d'Icolzama. Et il avait écrit le traité de la grammaire française. Zur selben Zeit wie Icolzama in Deutschland wirkt auch in Frankreich ein erster Grammatiker. Donc voilà, le premier grammairien français. Monsieur Louis Maigret ist wie Icolzama im Jahr 1500 geboren, in der Messestadt Lyon. Und schon damals gibt es Anlass, den Gebrauch überflüssiger Buchstaben im Französischen zu beklagen. Tu vois, en fait, le but de Maigret, c'était de combattre le vice de superfluité de lettres. Auf einer zeitgenössischen Darstellung beugt sich Maigret im schwarzen Schreibrock mit zurückgeschlagenem Ärmel über die Arbeit an seinem Traité de la grammaire française. Den betinteten Federkiel zwischen den feinen Gliedern seiner Finger balancierend. Gerade hat er die Schleife eines leinen E's in vollendeter Proportion aufs Papier gesetzt und am Fuß mit einem Häkchen versehen. Par exemple, oui, il a inventé notamment des lettres, alors comme ein E, le e avec mit une cédille, qui donnait dies le e. sei das neue Zeichen für den e. Klang eines offenen E. E. Wie in Maigret oder in dem Wortchen ä, was auf Deutsch und heißt und bisher, wie am Ende seines Namens auch, als e mit t, et, geschrieben wurde. Aber das t spricht man nicht. Also soll es nach Maigrets Meinung auch schreibend unterbleiben. Tu sais, en fait, Maigret enviait son confrère allemand Icolzama pour son orthographe phonétique. Maigret feilt also an seinem Traité und Ein bisschen neidisch schaut er dabei auf seinen deutschen Kollegen, von dem er durch einen Augsburger Handelsmann, der eben in seiner Stadt zu tun hatte, erfahren hat, weil dieser Ickelsamer seinen lesepädagogischen Ansatz auf die ziemlich zuverlässige und eindeutige Entsprechung von Laut zu Buchstabe gründen kann. Und das entspräche auch so ganz Maigrets Vorstellung von einer Orthographie des Französischen, wie man's spricht. Es war doch erstaunlich genug, so Maigret, dass der Mensch Dinge und Verhältnisse durch Klangfolgen, Lautfolgen zu bezeichnen und auszudrücken vermochte und sich noch über die sublimste Idee, mit Hilfe von hörbaren Zeichen, hervorgebracht vom eigenen Körper, den Stimmbändern, der Zunge und dem Mund, austauschen konnte. Edle Aufgabe der Schrift und heute zumal der gedruckten sei es, diesen flüchtigen Klang in Sichtbares, Lesbares zu übersetzen und so die Ideen zum Überdauern zu überreden. Und sie bediente sich dazu nicht von ungefähr eines phonetischen Alphabets, welches eben den Klang der Rede aufzeichne und nicht etwa als Bilderschrift eine schlichte Darstellung ihres Inhalts male. Unser Alphabet sei eine Notenschrift, wie die Tonhöhe, die durch ein einziges, eindeutig platziertes Zeichen in den Notenlinien angezeigt werde. So sei auch ein gesprochener Laut durch ein eindeutiges Zeichen auszudrücken. Um dies im Französischen zu ermöglichen, nahm er neue Buchstaben ein, was ihm allerdings den Unwillen der noch jungen Buchdruckerbranche einträgt, weil die dafür ihre Setzkästen erweitern und neue Lettern gießen sollte. Und auch von offizieller Seite bläst Maigret der Wind ins Gesicht. Die Reformation hat inzwischen auch in Frankreich Anhänger gefunden, allerdings nicht bei der Obrigkeit. Und diese schert die orthografischen Reformer mit den religiösen Reformatoren über einen Kamm, sodass Maigret auch insofern einen schweren Stand hat. Zumal er sich des Fleischessens an einem Karfreitag schuldig gemacht hat und dafür ins Gefängnis gesteckt wird. Was alles dazu führt, dass es sehr lange dauert, bis sich endlich ein wagemutiger Verleger findet, der Maigrets Grammatik in dessen neuer, reformierter Orthographie wenigstens als wissenschaftliches Kuriosum drucken wird. Er hat sehr lange darauf warten müssen, dass er also gedruckt wird. Fast, glaube ich, 20 Jahre. Et entre-temps, il reprend sa traduction de Pline l'Ancien, parce qu'en fait, il était un brillant traducteur. Zwischenzeitlich verlegt er sich wieder aufs Übersetzergeschäft und macht sich an die Übertragung von Plinius' Naturgeschichte aus dem Lateinischen, Band 8, über die Landtiere, die auf Füßen gehen. Er war beim Kapitel über die Elefanten stehen geblieben. Und ungläubig, aber fasziniert, schaut er da auf einen Abschnitt, in welchem der alte Römer von einem Dickhäuter berichtet, der mit seinem Rüssel griechische Buchstaben in den Sand zu schreiben gewöhnt gewesen sei. C'est moi qui a écrit ces mots. Ainsi écrivait l'éléphant. Maigret hat sich mit seiner Rechtschreibreform auch auf lange Sicht nicht durchsetzen können. Und man hätte ihn bestimmt vergessen. Mais certainement que Maigret serait tombé dans l'oubli si une phrase dans son traité ne l'avait rendu extrêmement célèbre. Doch erlangt er Unsterblichkeit durch seinen berühmten Satz über die vitalisierende Wirkung der Vokale auf die Konsonanten. C'est celle-ci. Die wahre Pflicht der Vokale sei es, den Konsonanten das Leben einzuhauchen, so wie es die Seele dem Körper tue. Le vrai devoir des voyelles est de vivifier les consonantes tout ainsi que les âmes, les corps. Folgen die halblautenden Buchstaben. Das G, so die Zung das Hinderst des Gurmens berührt, wie die Gänspfeisen. Als es lautet in diesen Wörtern Gieren, Glufe, Grundwurz, Gachzornig und das Flüsslein Gera. Das M wie die Kühe oder die Bär. Rum. Das S wie die jungen Tauben oder Natterin spielen und zischen. Das L wieder Ochslüllet. Das P, als es lautet in Pracht, Prunk und Papst, wird gemacht mit den Letzen, durch des Atems Gewalt aufgerissen, dass einer den Atem hält mit zugesperrtem Mund, dass er ihm die Backen auftreibet wie einem Pfeifer und lässt dann den Atem durch geöffnete Letzen fahren. Das sei einstuns, wie man von der Trommet des Heilfanten saget. Und der nicht weiß, wie des Heilfanten Trommet stimmet, der such am Sonntag den Papst zu Rom in seiner Menagerie, da findet er ihn. Der hat ein Spiel mit dem Grauriesen, vergnüget sein Lust, das ist ein Schand. Die Karawane von schallenden Vokalen und geräuschvollen Konsonanten, die im Laufe der Lektüre mitsamt ihren überwiegend tierischen Erzeugern in der Manege unter meiner Schädelkuppel Einzug hält, reißt nicht ab. Auch der indische Elefant Hanno ist dabei. Das Antrittsgeschenk des portugiesischen Königs an den damaligen neuen Papst. Und zugleich die Sensation in seiner Menagerie. Der Elefant ergänzte vortrefflich die exotische Herde des Oberhirten, zu der schon Bären und Wildkatzen gehörten, und fand seinen Platz in einem Gehege gleich neben dem für das kleinste Tier, das höchst erstaunliche Chamäleon, das den Zorn über seine Gefangenschaft in den prächtigsten Farben seines Schuppenkleides ausdrückte. Ach, ach. Im folgenden Abschnitt zwängt sich noch das Rhinoceros mit seinem dröhnenden Namen herein, gefolgt von etlichen Insektenfressern. Das Z sei einstuns wie die Sperling oder Spatzen, und auch gar genau wie die Spitzmäuse schreien, mit einem Schlägel in der Zungen angehaben. Es wird eng. Im Gedränge schieben sich Haufen von lärmenden Buchstaben aufeinander. Ein flatterndes Rhythmus schlotterte den Tausendsassa. Spitzige und stumpfe Buchstaben, eckige und runde, pralle und schlanke. Sie stoßen und rumpeln gegen mehrere sensible Areale meines Gehirns. Und schepperte rittlings übers Geklimmer. Schon beginnen meine Stimmbänder und Mandibeln nachzugeben und plappernd zu erzittern. Vom, vom, von knattern, widerhallen, schallende von Ohrfeigen. Als endlich der lexikalische Speicher meines Denkapparates mit einem raren Krachen zerbirst. Es bedeutet eine gewisse geistige Anstrengung, die Verbindung aufrecht zu erhalten zwischen einem Wort, das für sich nichts kann, und dem, was es meint. Dass es überhaupt möglich ist, grenzt an ein Wunder. Deshalb, wenn ich erschöpft bin, abends zwischen Dämmer und Schlaf oder morgens zwischen Wach und Tag, wenn das Hirnkästchen ganz offen steht, dann lösen sich manchmal die Bedeutungen von den Wörtern. Und die Wörter gehen eher klangliche Grammatiken ein, die für Verbindungen sorgen, abseits des landläufigen Sinns. Und später, beim Lichte der Vernunft betrachtet, hat diese allerhand zu tun, Sinnvolles aus dem Zusammengesetzten zu machen. So schränzte der Schurke das Gehäckselte in seinen Griff. Und die Vernunft erfährt, erstaunt, verdutzt stolperte er in eine Frickelei, unvernünftig, und verheckelte sich in seiner eckigen Rede. Unvernünftiges, das sie für ganz unmöglich gehalten hat und das doch wahr ist. Oh, ich Rabauke, winkte und dankte der Spätze. Das K schickt sich, wie sich einer zu Undeuen nötet und würget, wenn's nicht gehen will. Als es lautet in diesen in Wörtern Kutte und Schabracke, das D und T werde gemacht mit einem Anschlag der Zungen eben an den Gurmen, dass sie gleich daran klebt, auch mit einem verfangen angezogenen Odem. Zackelnd und kleckernd in Kaskaden von knacksenden Sprossen der Strickleiter. Das T ist härter. Die Küken schickten sich drein. Kokeliku. Doch war es die Schildkröte, Karakuli. Die wortkarg durch den verkorksten Sprossenkohl kletterte. Ikiti-ik. Ikiti-ik. Eleonore, meine französische Großcousine, bei der ich zum Zwecke des Erlernens der französischen Sprache manche Sommerferien verbracht habe. In La Rochelle. Genauer, im dortigen Naturhistorischen Museum, wo ihre Mutter Direktorin war. Und wo eine riesige Giraffe auf dem Treppenabsatz stand und arglose Besucher auf dem Weg ins obere Stockwerk überraschte. Oh, se dit oh. Et aussi oh, accent circonflexe. Toujours oh. A-U-T, c'est haut, aussi. Nach dem Mittagessen huschten wir über den oberen Flur, der die Direktorenwohnung mit den Ausstellungsräumen verband, schlüpften durch den fadenscheinig gewordenen dunkelroten Samtvorhang und traten dann regelmäßig auf eine quietschende Diele, was die Stille dieses Museums der schweigenden Tiere jäh zerriss und uns jedes Mal kurz erstarren ließ. Und ich erinnere mich, dass in der Erstarrung jedes Mal ein Bild unseren Blick an sich zog, weil es gerade dort, uns vis-à-vis, an der Wand hing. Das rätselhafte Bild von einem grinsenden Dinosaurier, der aus der offenen Stirn eines Mannes hervorlugte. Mit pochenden Herzen schlichen wir uns in den engen, abgedunkelten Räumen der zweiten Etage von Zimmer zu Zimmer, und kleine Schauer jagten uns über den Rücken, wenn uns die ausgestopften Tiere aus dem Dämmer so unverwandt anblickten, als seien sie lebendig. Sie schienen bloß abzuwarten, ob sie angesichts von uns fremden Kreaturen angreifen oder fliehen sollten. Und wir erwiderten unwillkürlich diese Haltung. Dann fassten wir uns ein Herz, zwängten uns zwischen dem Quastenstachler und einem Keiler mit riesigen Fangzähnen hindurch, um unter den Bauch eines afrikanischen Waldelefanten zu kriechen und zwischen den vier Säulen seiner Beine zu lagern. A-U-X se prononce O, A-U se prononce O, comme dans dinosaurien. S-A-U. Eleonore erzählte mir, was im Französischen alles ein O sein konnte. Saurien. Dinosaurier. En allemand. Aussi A-U-L-T. Comme se prononce O. Renault. R-E-N-A-U-L. Wir lagen auf dem Rücken unterm grauen Himmel des Elefantenbauchs. Arnaud. Im Schädelrund unserer Köpfe schaukelte bald ein Mobile aus blank polierten Lettern. E-A-U-L-T. Wechselhaft beleuchtet von den unsteten Sonnenflecken unserer Aufmerksamkeit und vom leichten Lüftchen unserer flüchtigen Gedanken bewegt, sodass die Lettern hier und da sanft aneinander klirrten und ihnen kleine Seufzer entwichen. Silben, halbe Worte, ein leises Klingeln, ein Pfeifen, Schurke, Rabauke, Kalliope, Rabauke, Soliloke, Rabauke, Kalliope. Ohne Absicht, ihren Sinn zu erfassen, ließen wir fremde Wörter, die wir irgendwann und irgendwo einmal aufgeschnappt hatten, im Palais unseres Gaumens irrlichtern. Sie entschlüpften über unsere Lippen hinaus ins Halbdunkel zu den anderen Fabelwesen. Circaet! Eleonore hatte sich auf den Bauch gedreht. Sie zeigte auf eine offene Tür. Der angrenzende Raum war fast noch dunkler. Nur ein Streif Sonnenlicht, der durch die Ladenritze drang, beleuchtete auf einem hohen Regal zwei dottergelbe Augen eines Schlangenadlers. Sir Gaët! Du musst seinen Namen sagen, dann tut er dir nichts. Eleonore kletterte unter dem Elefanten hervor und rannte voraus, hinüber in die Abteilung mit den gefiederten Tieren. Sie nahm einen weißen Kakadu mit zitronengelbem Federschüppel aus einer offenen Vitrine, setzte ihn sich auf den Kopf und entschied... Bon, à mon tour. Les mots chéris avec que. Wort mit que. Wie circaette. Ou cacatoès. Kakadu. Katharina. Ich stolperte ihr hinterher in die sonnige Helle des Treppenhauses. Wir setzten uns auf den Absatz zu Füßen der ausgestopften Giraffe, packten unsere Vokabelkistchen aus und tauschten unsere Wortkärtchen wie beim Quartett. Diesmal Vokabeln mit K. J'ai des super mots pour toi. Sehr wertvoll. Par exemple, ich habe für dich Coquelicot, Caracolé, Coquecigrü, Ikitiik. Was kannst du mir dafür geben? Ich bot ihr an, klickern, verkorkst und Krakela. D'accord, merci. Verkorkst. Coxigrü, ein Fabelvogel, der gerne Schierling nascht. Hervorgegangen aus der Vereinigung von Gockel und Kranich. Ich betrachtete das Wort aufmerksam. Dann drehte ich das Kärtchen um, in Erwartung der deutschen Übersetzung auf der Rückseite. Stattdessen eine Zeichnung. Ein weit aufgerissener Schnabelschlund, aus dessen schwarzer Tiefe eine lange, geschlängelte Zunge hervorschleuderte, offensichtlich in Vibration versetzt durch einen Schrei. Folgen die erschrecklichen Buchstaben als sein N, R und L. Die mögen den Lesen Lernenden in Traum und Somnium führen. N. Das N nennet Quintilianus einen klingenden Buchstaben, dass er dem Nenner gleich im Hirn klingt und rührt die Zunge eben an den Gurmen. Und wer ein Schwach- und Blödhirn oder Kopf hat, dem tut dieses Buchstabens Nennung weh. Naupengeheuerlich. Ninert, Nieswurz, Naupengeheuerlich, Nenüfar, Iguan, gehören alle zum hirngefährlichen N, ebenso der Nachtschatten und der Kapaun, wenn der nicht gerade unter den Diphthongen weilt. Und zusammen mit Ragwurz und Runkelrübe aus der Abteilung des nicht minder gefährlichen R, der Hundsbuchstab, öffnet mir der Kapaun die Türe zu den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Eine winterliche Szenerie. Einer kommt von draußen herein, einen prächtigen Hut auf dem Kopf, einen großen, fellbesetzten Reitumhang umgeworfen, unterm Arm einen Kapaun, den er der Köchin übergibt, damit sie das Abendessen zubereitet. Das Kaminfeuer brennt und ich denke an den Vogel in seinem prächtigen Federkleid, glänzend, mindestens so wie der Putz des Mannes, der ihn hereingebracht hat, karmesinrot, dunkelgrün und stahlblau und glänzend golden an Schopf und Schwanz. Und während ich aus der Küche die Suppe schon brodeln höre, fällt mir auf, dass ich den Kapaun mit dem Goldfasan in einen Topf geworfen habe. Et le Nashorn. Als Rhinoceros gehört es aber auch zum R. Der erste Regent im Palais unter meiner Gaumenkuppel. Ich kann den Buchstaben aber auch etwas abgewinnen, wenn ich ihn im Rachen rolle. R. Rar. Ur. Garce. Gris-gris. Sombre. Grigou. Grincheux. Ravir. Cinabre. Das frankreichische R hingegen bleibt mühsam. Mein mittelalemannisches Mundgerüst ist fürs moderne Französisch nicht geschaffen. Ridicule. Renoncule. Das L ist ein Zungenbuchstab. Die Zunge wird oben an den Gurmen gedruckt, so sich der Mund gleich zu Lachen und Fröhlichkeit schickt. Wie die Mäuler der Iguane, die also grienen im Traum. Unterm lächelnden L begegnet Ickelsammer dem Leguan. Während seiner Studientage in Erfurt liebte er es, auf einem Dämmchen zwischen zwei Armen der friedlich dahinplätschernden Gera sitzend, sich daran zu erfreuen, dass die Laut der Buchstaben sich zu so feinen Gebilden zusammenfügen lassen, dass es für sein Mundgerüst eine Lust war, sie hervorzubringen. Und lass keinen Buchstaben fahren, bis er den anderen ergriffen hat. Und häng es alles aneinander wie die Ring an einer Kette. Karfunkel. Rubindel. Er lauscht dem Klang der Silben und Lautpartikel und der sonierend sonoren und im eigentlichen Sinne fabelhaften Ausdruckskraft ihrer wunderlichen Geschöpfe, als seien die Wörter. Und gibt solches ein große Lieb und gleich ein Verwunderung, wie alle Dinge so fein und kunstlich, also mit Namen geziert und angezeigt seien. Ein weiteres Kapitel seiner Didaktik entsteht. Mit einer Einladung an seine Leser und Schüler. Habe wohl solcher deutschen Wörter ein gutes Summer zusammengelesen. Die will ich behalten, bis einmal einer ein Diktionarium will lassen ausgehen von den zierlichen Wörtern. Dem will ich damit zur Hilfe kommen. Und ihr sollt auch Schlunderröhr. Dann nickt er ein. Während er schläft, treibt die Schildlaus unter seiner Schädelkalotte ihren Schabernack und hascht nach seinen aschgrauen Zellen und erzählt ihm die Fabel vom Rubin im Schlund des Leguans oder wie man einen Edelstein ergurgelt. Ein geschäumeltes Rubindel karfunkelt in ihrer Schlundröhr. Später wird er sie hier in seine Leselehre einfügen, als Übungstext. Ein geschäumeltes Rubindel. Ein geschäumeltes Rubindel. Karfunkelt in ihrer Schlundröhr. Ein Leinseil leg ich um ihre Kehle. Die ziert ein Rosloch. Iguana. Und richtig entsteigt eine Iguana der murmelnden Flut zu seinen Füßen. Ickelsamer legt ihr das Halsband ihres schönen Namens an und nimmt sie mit. Ninert nimmt mir nachtlichen Slummer die Iguana. Ah, Bila? Allô, Katharina? J'ai des nouvelles concernant le dinosaure. Tu te souviens du dinosaurien derrière le front du jeune homme? Eleonore leitet heute die Bibliothek des Naturhistorischen Museums in La Rochelle. Sie hat irgendetwas über das Bild mit dem Dinosaurier im Kopf des Mannes herausgefunden. Es ist vielleicht ein Brief oder ein Widmung an Ickelsamer. Das Passepartout hat es verdeckt. Du sollst kommen. Ich muss es dir zeigen. La Rochelle, Rue Albert Ier, Museum d'Histoire Naturelle. Im oberen Flur, hinter dem ehemals verschossenen Samtvorhang, der inzwischen erneuert worden ist. Bei der immer noch knarzenden Diele, mit ihrem Ton so langgezogen wie das grinsende Maul des Dinosauriers auf dem Bild. Ein Geräusch, das ich mir deswegen auf immer mit diesem stummen Tier verbunden hatte. Auch weil es uns jedes Mal erschreckte, wenn wir als Kinder an ihm vorbeihuschen wollten. Eleonore nimmt das Bild von der Wand, legt es auf einen Tisch und löst Rahmen und Passepartout. Na voilà. Alors, ah, es ist ein Gedicht. Attends. Ritournelle à n'écouter que Mirette bien close. C'est un lied. Donc, nullement mon nocturne somme fut par l'iguane détournée et ses mimiques aucunement ne purent mon sommeil miné. Nocturne somme, das ist der nächtliche Schlummer, oder? Ja. Der nächtliche Schlummer. Par l'iguane, das, ich weiß nicht, das klingt ein bisschen. Kennst du das? Nee, ich glaube, es klingt ein bisschen nach dem Übungsgedicht aus der Grammatik. Abu? Von Ekelsamer. Nimm mir nachtlichen Schlummer oder so ähnlich. Niemals nahm mir nächtlichen Schlummer der Leguan. Ach. Das ist Das Porträt eines jungen Mannes mit gesenktem Blick und weichen Lippen. Aus seiner offenen Stirn windet sich mit dem ewig lächelnden Maul kein Dinosaurier. En fait, figure-toi que c'est une iguana delicatissima. Iguana delicatissima. C'est un leguan, oder was? Oui, ein grüner Leguan, also Insel-Leguan. Et das hat Columbus entdeckt, also als erster. Mm-hmm. Und an die spanische Königin, Isabelle la Catholique, also als ja, diplomatische Geschenk, also gebracht. Mm-hmm. Und das ist also, weil er überhaupt kein Gold gefunden hat. Ja. Und Dürer hat das gezeichnet. Die Leguan? Dieser Leguan von Columbus. Das ganze Bild sieht ein bisschen nach Dürer aus, oder? Oui, mais bon, also nicht so gut. Ich glaube, der Zeichner hat noch geübt. Der Leguan hält sich mit geschickten Griffen an Nasenwurzel und Augenbraue seiner ungewöhnlichen Behausung fest. Er findet dort offenbar angenehme Lebensbedingungen vor. Die Temperatur ist agréable und er darf ungestört seiner Mondsucht nachgehen. En l'émeraude graminée, lune pleine et grünen Augen. Renoncule et trigonelle. Gar und ganz neu der Mond. Die Augenlider des Mannes sehen aus wie zwei Medusenkörperchen. Das war mir als Kind gar nicht aufgefallen. Die Wimpern sind zu fadenfeinen, fast durchsichtigen Fangarmen verlängert. Es gibt auch eine Bildüberschrift. Ekelsamer, Revan steht da. Träumender Ekelsamer. Und rechts und links in den oberen Ecken zwei verzierte Buchstabenvignetten. Ein N und ein M. Nenufar. Sei mein Snurren Ros, wo die sonnenseligen Sümmerleichen nachtschalten, Belladonne traîne et se cramponne, clignote, le Nord et l'empoisonne, lune par neuf fois neuf, lumignon chinois. Grognonne Mandragore surmène les mandibules du susnommé Iguane. Et là, il faut tourner la page, parce que ça continue là. Eleonore dreht das Blatt um. Tandis qu'en une éolienne, die Zeilen des Liedes setzen sich fort. Im Windspiel monodisches Mirabellengewimmer. Auf der Rückseite ist das Porträt eines zweiten Mannes zu sehen. Klar nach vorn gerichtete Augen, eine ins Bild erhobene Hand, zurückgeschlagener Ärmel, feingliedrige Finger balancieren einen Stift. Aus seiner gleichfalls offenen Stirn ragt der Schwanz des Reptils, der auf der Vorderseite scheinbar in Ekelsamers Kopf verschwunden war. Wer ist das? Maigret. Maigret? Oui, der erste französische Grammatiker. Es steht hier. Eleonore deutet auf eine Miniatur, die wie ein Titel an den oberen Bildrand dieser Rückseite gesetzt ist. Eine Karawane von 5 Tieren. La vache, la Kuh, chèvre, Geiss, le bois, le chien et Gans, encore les chèvres. Hund, donc selon Ickelsamer, ça veut und dire noch eine Geiss. Maigret. Son nom. Maigrets Name. Geschrieben gewissermaßen, wie man ihn spricht. Il connaissait bien, also er kannte sehr gut die Grammatik von Ickelsamer. Ja, wenn du das Blatt gegen das Licht hältst, siehst du, dass der Leguan in beiden Köpfen wohnt. Ist das echt? Ja. 1.11.16. Jahrhundert. Das ist eine kleine Sensation, oder? Ja, kann man schon so sagen, ja. Wirst du das veröffentlichen? Oh, non, je pense pas, non. Wir behalten es noch für uns. Noch. Diktionarium der zierlichen Wörter, die Tiernamen. Erdleo. Erdleo. Hagedisse. Hagedisse. Ekdex. Ekdex. Wasserpferd. Wasserpferd. Grifffalke. Dragon du Komodo. Drache. Lama. Wasseramsel. Moschusäffchen. Ragondin. Meerechse. Marmotte. Drusenkopf. Karibu. Schmetterlingsagame. Papillon. Krabenechse. Chat-Huant. Wüstendrache. Dornteufel. Ibu. Komodowarmen. Garou. Mühlkrokodil. Grizzly. Silur. Im Terrarium unter meiner Großhirnborke schnarchen 3 schrundige Agamen. Sie bewachen eine Schatulle mit der Aufschrift SCH. Die lange in einer abgelegenen Windung meines Zerebrums versteckt und vergessen war und erst jetzt wieder zum Vorschein kommt. Eine Erbschaft von meiner Großmutter. Sie fand, dass die Dinge nur sind, wenn man Namen für sie hat. Wenn einem die Namen entfielen, verlöre man eines Tages auch die Dinge und man würde arm. Und wenn man die Grammatik verlöre, verlöre man die Beziehung zu den Dingen und die Fähigkeit, sie untereinander zu verbinden. Ihre Schürzentaschen waren voller Zettelchen. Dabei ein kleiner gespitzter Bleistift. Immer bereit, ein paar Worte zu notieren. Reime, mit denen sie uns Vorstellungen in die Köpfe pflanzte. Die Geschichte von der letztjährigen Trockenheit zum Beispiel. Von der ferndrige Drickner. Die in diesem Ausdruck der ferndrige Drickner eine geradezu gegenständliche Wirklichkeit erlangte. Als sie bemerkte, dass sie Worte zu vergessen begann, setzte sie Listen auf. Diese Listen teilte sie in Unterlisten nach verschiedenen Kriterien. Listen aus Worten zum Beispiel, die ihr einen guten Zusammenklang zu haben schienen. Worte, die Ähnliches unterschiedlich bezeichneten. Listen von Tiernamen und so weiter. Als sie schon sehr geschwächt war und ihr Gedächtnis bereits wirklich gravierend nachgelassen hatte und sie die Bedeutung vieler Wörter wahrscheinlich schon gar nicht mehr kannte, griff sie dennoch immer wieder zu diesen Listen und murmelte oder summte die Worte vor sich hin. Und hin und wieder ergaben die zufälligen Wortreihen für uns Enkel einen Sinn. Mit ihrer immer leiser, immer zärtlicher werdenden Stimme erzählte sie, die Oberallgäuer Heimatdichterin, mir ausgerechnet von den schallschluckenden Schlupflöchern wispernder Schlickkrebse. Lexikalische Überbleibsel, eingeschleppt von den Sommerfrischlern von Weser und Elbe, die meine Großmutter zeitlebens in ihrem Berggasthof bewirtet hatte. Meine Großmutter sammelte Wörter, wie andere Leute Muscheln. Ein Schindel, ein Schopf. Ah, was hat sie noch? Schragen, Schober, Schmiegen, ein Schoppe, Schlundrüller und Schoppe, Schwärmerei. Vom Mangel und Fehl unseres ABCs. Diese Buchstaben SCH geben die Stimm oder das Zischen nicht, wie man die Vögel oder Hühner verjagt. Und in solcher Stimm behält dieser Buchstaben keiner seine Kraft. Darum muss man dieses nun nach der Gewohnheit und dem Brauch merken. Folgen die ganz heimlichen oder Stummbuchstaben. Und wer sie recht eigentlich merken und lernen will, wie heimlich und subtil sie seien, der setzt ihnen einen Lautbuchstaben nach und ziehe sie darauf. Also B, A, Ba, T, A, Da. Und merk eben, wie und was es stimmet, ehe man den Laut nennet. Er tue, als will er Ba sagen, halte aber innen, ehe er auf das A kommt, und merk, was und wie sich's im Munde ohne und vor dem Laut A schicket. Der heimlichste Buchstab von allen aber ist das Frankreichisch H. Gehen wir essen? On va manger? Essen? Oui, sur le port, il y a des huîtres. Es gibt Austern? Oui. Mm. Des huîtres. H-U-I, accent circonflexe, T-R-E-S. Avec un H muet, mit einem stumm H, placé en tête de vocable, ainsi qu'un paradoxal héros aphone. Und mit einer französischen Diphthong. Von den zwielautenden Silben. Ei, oi, au. Unterm Ei finden wir Heidox und Heidex, auch genannt Eudachse, Ektex, Heptisse, Hagedisse, was alles die Eidechse meint. Ferner das Eichhorn, die von Dürer sogenannte Eilini, das ist die Ellipse, das Eisenkraut und das Leinseil. Unterm Au lauert der Kapaun. Der Abschnitt zu den Diphthongen ist der letzte im Kapitel von Subtiligkeit der Buchstaben und der letzte im Buch. Abschied und Vermächtnis. Lasst den Kapaun nicht aus dem Aug, schreibt Icke Samada, und zaudert nicht die Zierde eurer Zungen zu bezeugen. Und küret das kühnest Kompositum. Verehret das freislichst Wort mit Versen. Und schließt mit einem Versprechen. Der Auerhahn sei euer eigen. Ickelsamers letzter, offenbar dauerhafter Lebensaufenthalt war Augsburg am Lech. Er soll dort eine Elementarschule gegründet haben. Auf jeden Fall schreibt er dort seine Grammatika ins Reine, die er schon in Studententagen in Erfurt unterm Plätschern der Gera begonnen hat, und veröffentlicht sie. Im Alter von 47 Jahren verliert sich seine Spur in der Geschichte. Wer hat eigentlich das Bild gezeichnet, weißt du das? Vielleicht Maigret selbst. C'est possible. Er hat Dürer übersetzt. Also? Die Quatre Livres, das war eine Zeichenschule. Ach so, du meinst, er hat das. Du hast selbst ausprobiert zu zeichnen? Oui, pourquoi pas? Oh. Ja, und dann wollte er das Bild eigentlich an Ickelsamer schicken. Vielleicht als Hommage. Genau, oder als Illustration für seine Grammatik vielleicht, für das Kapitel N oder so. Oder einfach Einfach einen Gruß an seinen Kollegen. Ja. Hat er das Gedicht auch übersetzt, wahrscheinlich. Mhm. Aber der Ekelsamer, der hat es dann nie bekommen, oder? Mhm. Er war vielleicht schon tot. Nee, und der Kaufmann aus Augsburg, der hat ihm das erzählt. Und dann hat er es doch nicht abgeschickt. Dann hat er es zusammengefaltet und in seinen Plinius gelegt. Ja, und, ja, und genau dieses Exemplar von der Histoire naturelle von Pline l'Ancien steht bei uns in der Bibliothek. Das erzählst du jetzt nur, oder? Nee, und meine Mutter hat das da drin gefunden und aufgehängt. Ja. Genau. Ja. So war's. Ich peux avoir du vin? Aber apropos, wie hat es geendet, Ekelsamers Leben? Oh, das weiß man überhaupt nicht genau. Das heißt, er sei das Opfer seiner eigenen Wörterliste. Ja, sein Kopf war voller Tier. Ja. Ja, und wahrscheinlich ist er am Schluss auf einem Elefanten aus seinem eigenen Kopf herausgeritten. Genau, und dann hat er den Leguan am Halsband gehabt und das Rhinoceros ist hinterher. Tatsächlich gibt es mehrere verschiedene Berichte über Ekelsamers Ende. Mutmaßungen über den Verbleib oder Zustand seines Kopfes und auch seines Haustiers. Der Glaubwürdigste sagt, sein Kopf sei schließlich verschleppt worden von den Wörtern, vor aller Augen. Man hat seine Gestalt noch am plätschernden Lech sitzend gesehen. Dort, wo sein Kopf hätte sein müssen, schwebte ein kleiner, naupengeheuerlicher Nebel. Die Umstehenden fragten sich, wann er wohl zurückkehren würde, der Kopf, und erzählten die Geschichte von einer Frau, die ihr halbes Leben auf die Rückkehr des Ihren gewartet hat, bis sich eines Abends die Melone des vollen Mondes erbarmte und vorsichtig zwischen ihren Schultern niederließ. Sie hatten gezweifelt, sich aber nicht getraut, es laut auszusprechen. Ein Mond als Kopf. Und jetzt beim Lehrer Ekelsamer gar eine Nebelwolke. Sie wiegten bedenklich ihre Kürbisse, schüttelten ihre Birnen, kratzten sich ratlos an der Rübe. Einer, der etwas abseits stand, betastete vorsichtig den Sprung in seiner Schüssel. Als der wieder aufschaut, sieht er den Grammatiker gerade noch als glitzernde Buchstabenkette aus 14 verschiedenen Gliedern, der das O fehlt, mit einem leguanisch lächelnden L im Lech verschwinden. Ekelsamers Alphabet. Diktionarium der zierlichen Wörter. Text: Katharina Bieler. Übersetzung ins Französische: Elodie Brochier. Komposition: Stefan Scheib. Mit Katharina Bieler, Elodie Brochier und Christian Hieber. An den Instrumenten: Monika Bagdoneite, Julien Blondel, Molly Kaiser, Daniel Pretzlich, Dirk Rotbrust und Stefan Scheib. Technische Realisation: Stefan Scheib und Katharina Bieler sowie Sascha Huppert. Regie und Produktion: Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2014. Dramaturgie: Annette Kürmeier.